John ist als Erlernung. Zeit angeben, wenn wir uns treffen. Wie viel, wenn ich meinen auftrage? Ja, musst du nicht, aber von vorne sieht man es ja nicht. Du kennst das mit Abschlussfoto, ist immer noch sauer, oder? Da stehe ich auch. Also, ja. Ja. Ich dachte eigentlich, böse, ich wäre auch sauer. Wenn Krause mit C geschrieben hätte, ich auch nicht ganz ehrlich, bin ich auch doof. Hätte ich auch keinen Sinn. Ja. Dann hat sie wohl nicht verarscht, ne? Nein, das ist nicht mal da, das ist ärgerlich. Aber von vorne sieht man es ja nicht. Ja. Ich überlege. So, wo stellen wir uns hin? Hier. Und, hat ihr mir mitgebracht? Sehr gut. Komm, wir stellen uns hier hin. Alle hier hin. Und dann rennt ihr noch so ein bisschen an, wir besser ins Bild kommen. Sehr gut. Ich dachte, diese Abschluss-T-Shirts sollen nach vorne. Jetzt blockieren die hinteren Reihen. Abschluss-T-Shirts nach vorne. Wird überall nicht alles geschrieben? Ja, und die machen das. Überall nicht alles geschrieben. Ja, Armin, ja. Ich stell dich mal hin. Armin, eine Kostbar. Nein. Das ist gar nicht drauf für ihn, Alter. Ich hab's umgelaufen. Ich hab noch ein anderes. Ich hab hier noch ein anderes. Sehr schön. Wunderbar. Tut mir leid. Ja, prima. Danke. Da guckt ihr einfach auf das Geräume. Ja, das ist wundervoll. Hat's geklappt? Ja, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, bestimmt, ganz bestimmt. Also. Reingepinnt mit Photoshop oder so. Okay. Das ist ein reingepinnt. Genau. Super. Halb zwölf, Kaffers wieder im Tagungsraum. Johann? Johann? Und jetzt? Ja. Ja. Welches Gerät war denn das? Also das ich glaube, das war von der Helena Bonner. Achso. Ein normales Handy, also das muss man gut sagen. Ich meine, wie haben wir das denn ausgewählt? Ja. Welches Gerät benutzt wird? Ich glaube, derjenige, der am schnellsten sozusagen war. Der zuerst kommt, mal zuerst, glaube ich, gegen den Daumen ging es, glaube ich. Okay. Hier ist ein Bogen schießen. Okay. Und dann mal wissen. Ja, Obwohl, ich muss noch ganz kurz ein bisschen Raum holen. Schleppen muss, hole ich das hier am besten für diese beiden Stunden raus. Ach so, ja, natürlich. Das kann, der Raum hier ist ja auf jeden Fall abgeschlossen. Nur wir haben den Schlüssel. Also kommt auch auf jeden Fall keiner rein. Das hier ist ein Hausstelle, das ist in zwei Stunden wieder. Ja. Schleppen. Ja, das ist zu schwer zu schleppen, da gebe ich dir vor. Ein bisschen bescheuert, dass es irgendetwas in der Klasse gibt, was ich als Einziger nicht erfahren darf. Und zwar die Klassenfahrt. Das ist unterhaltsam. Und wenn man mit dem Mitschüler was unternimmt, dann ist es immer unterhaltsam. Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass die Achtklässler oder die Fünftklässler da sich sozial reifer verhalten müssen als die Fünftklässler. Aber ich weiß gar nicht, was dort passiert ist. Aber glaubst du, dass Eingestellt. Habe ich das vergessen? Liegt hier nicht noch irgendetwas rum von mir? Nein. Ja, natürlich, sehr gerne. Sehr gerne. Was war denn gerade eben mit dem Apfel? Gar nichts, ich habe nur mit dem Apfel. Auf klein wir sind. Ach so. Alter. Wo steht es? Schon überlegt, ja. Und es geht immer so zwischendurch, wenn man wenig Zeit hat, genau 3 Tage langes Wochenende genau, oder so. Genau. So, schick mich hier raus, die Freitag. Ja, das ist eine junge Tages. Ja.